Schaumbad. Hallo, herzlich willkommen im Schaumbad. Schon wieder, denkt ihr euch. Ja, schon wieder. Wir sind der fast tägliche Podcast jetzt. Wir machen jetzt fast täglich Folgen. Machen wir? Ja, ich finde, wir sollten uns Almost Daily nennen oder so. Okay. Almost Daily, der Podcast. Cool. Hallo. Hallo. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Täglicher Podcast. Der Daily Podcast. Ich habe jetzt mehr Begeisterung, weil du wusstest davon noch nichts, dass ich das jetzt täglich machen will. Weil ja, genau. Sind ja fast täglich schon. Ja, ich habe auch eh täglich das Schaumbad in meinem Kalender stehen, weil ich einmal täglich an dich denken will. Ja, nee, es gibt schon einen Podcast, der Almost Daily heißt. Okay. Wir könnten uns aber Daily nennen. Daily, einfach Daily. Oder Most Almost Daily. Ja, so fast, wirklich ganz knapp fast jeden Tag. Ja, also wartet ab, vielleicht passiert das morgen. Genau, morgen kommt übermorgen kommt eine Folge, am Montag eine, Dienstag, Mittwoch, am Donnerstag vielleicht keine, mal gucken, weil es ist ja noch fast täglich. Und dann am Freitag, Samstag, Sonntag. Ihr kennt das Spiel. Cool, ich hab Bock drauf. Und das ab jetzt jeden Monat auch, monthly. Wir heißen ja eigentlich Almost Monthly. Ja, klingt, lässt sich auch schön aussprechen. Monthly. Monthly. Monthly, Almost Monthly. Oder, ja. Mehr seit Zwiebeln, Butter. So, schön, dass du da bist, dass du es hierher gefunden hast durch den Hallo. Sturm. Durch den Sturm, ja. Du bist irgendwie kleiner geworden, habe ich das Gefühl. Ja, ich sitze auf einem tieferen Stuhl. Ah, okay. Ich glaube, du machst auch so Psychospielchen mit mir. Mittlerweile glaube ich auch, du... Ich säge jedes Mal einen Zentimeter ab. Ja, das wirkt nämlich wirklich so. Als, oder, ja genau, dass du halt denkst... Ich musste das Mikro auch heute gar nicht hochtun. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee, ich... Herr Peter, etwa psychisch. Genau. Und ist deshalb, ja die Rache dafür, dass ich dich den ganzen Sommer lang Petzi genannt habe? Nein, ich will, dass die Leute unsere Video-Abos kaufen. Ah, okay. Die Paywall brechen sozusagen. Durch die Paywall brechen mit ihrem Paying. Ja. Und dann können sie sehen, wie lächerlich du aussiehst auf diesem Das ist Stuhl. Gut. Ihr könnt uns unterstützen bei also Steady, bei Kofi und wie sie alle heißen. Wir haben jetzt Supporter. Genau. Sein Kinn. Also die es sehen, sehen es ja, aber die es nur hören, sein Kinn berührt fast den Tisch. Ja. Wenn dein Bart ein bisschen länger wäre. Ja. Tja. Mehr Salz, Zwiebeln, Butter. Aber schön, dass du heute da bist. Was hast du uns denn mitgebracht? Mehr Salz, Zwiebeln, Butter. Ich habe eben aus Versehen die Einkaufsliste von heute aufgemacht. Die drei Sachen hast du mitgebracht? Nein, das waren die Sachen, die ich nicht vergessen wollte. Mehr Salz, Zwiebeln, Butter. Was gab es denn bei euch zu essen? Mehr Salz, Zwiebeln, Butter. Was habe ich gemacht? Zwiebelsuppe. Ja. Ja. Ja, ja. Volltreffer. Ich bin einfach ein guter, sagst mir drei Zutaten, ich sag dir das Gericht. Nein, ich kaufe die Sachen, die man halt länger da haben muss, dafür mache ich mir eine Liste. Mm. Also die man mal vergisst, weil man sie nicht so, ich denke in Gerichten, wenn ich in den Supermarkt gehe, denke ich mir Gerichte, aber da denkt man sich natürlich nicht die essentiellen Sachen mit wie, oh, da muss ich aber auch Salz reintun. Deswegen brauche ich dafür eine Liste. Wir kommen, bitte nicht. Ach, wenn wir Video hätten. Ja, heute ist Karneval. Ich nehme es direkt vorweg. Wir haben heute Freitag und morgen ist Samstag. Da kommt wahrscheinlich die Folge spätestens am Sonntag. Das heißt also, ihr habt die Chance, uns noch vom Zug zu hören. Vom Zug, dem Rosenmontagszug. Vom Rosenmontagszug. Wobei der ja hier in Stuttgart ist, der Dienstag, der Zug. Ja? Ja. Ja, kann sein. Und weil ich alle Karnevalisten auch mitnehmen wollte, habe ich mir überlegt, die ganze Folge werde ich reden, wie bei einer Bütten red. Da freuen wir uns alle drauf. Ich bin ja. So, ich habe dich jetzt schon gebrochen. Das war die Rache für diesen tiefen Stuhl. Der tiefe Stuhl. Führst du noch Stuhltagebuch? Ja, aber okay. Es stagniert. Es ist jeden Tag der gleiche Scheiß. Boah, ich bin. Hey, uiuiui, Zotentag. Ich bin einfach witzig. Du bist ich bin gut, ja. Schlagfertig auch. Sollen wir ernst werden sofort? Und selbstbewusst. Ich habe heute. Nichts, ja, lass uns ernst werden. Nein, ich habe heute nichts Politisches dabei. Die Welt ist dunkel genug. Ich war in Russland Putin interviewen. Das könnt ihr euch jetzt alle ansehen. Warst, ja, ich war da. Für meinen Buddy in den USA, hier diese verrückte Orange. Yeah. Da könnt ihr euch bei YouTube einfach angucken. Und Julian Reichert hat mir sofort ein paar böse Mails geschrieben. Er wäre auch gerne hingefahren. Aber so passiert das. Schade. Euer Taka Brüm. Taka. Tacker. Tacker ist auch ein guter Vorname. Den ganzen Tag getackert. Das hast du uns mitgebracht. Nein, ich habe ein Interview mit Wladimir Putin. Ich habe mir sehr viel Gedanken über mich selbst gemacht, ist mir aufgefallen. Aber ich habe zwei neue Hobbys, habe ich mir überlegt, die ich gerne betreiben werde. Ich weiß schon, eins davon hat was mit Zügen zu tun. Nee, aber nicht mit Spotting. Ah. Dann habe ich eine Phobie an mir entdeckt, die noch keinen Namen hat. Da würde ich gerne einen Vorschlag pitchen. Und ich habe eine Geschichte über Taylor Swift-Fans. Das ist so ein bisschen... Swifties. Da müssen wir nachher mal reingehen, weil da habe ich eine wichtige Frage. Ja. Dürfen wir über Taylor Swift sprechen, laut unsere, mit, wegen unserem Spotify-Vertrag? Nee, weil die ist ja unsere Feindin. Ja, sonst sagen wir einfach, wir reden über Suzuki Swift, also dieses Auto. Ah ja. Meinen aber Taylor Swift. Oh, Suzuki Swift hatte damals jemand um die Zeit, als alle 18 waren. Mochte ich sehr gern das Auto. Cool. Was hast du denn dabei? Nichts. Doch, ich habe einmal die großen 5, aber die darf nur ich machen. Okay, cool. Weil es gibt einfach nur 5. Okay. Und da deshalb bin ich gespannt. Deshalb darfst du nicht mitmachen. Es gibt große 5, Solo 5. Die großen Solo 5. Cool, dann machen wir die nach der Pause. Warte mal, wir spielen eigentlich die großen 3. Ja. Scheiße. Naja, wir machen sonst die großen 3, was eigentlich die großen 6 sind, weil jeder von uns 3 mitbringt. Ja. Dieser andere, dieser Diebstahl-Podcast, die machen die großen 5, nennen die das. Das sind aber eigentlich auch 10. Ich mache tatsächlich heute die großen 5. Original. Okay, das sind cool. Das ist die Origin-Story von den großen 5. Cool, dann machen wir nach der Pause. Habe ich euch mitgebracht, ja. Und dann noch eine sehr ausfundierte, das Wort gibt es seit jetzt, ausfundierte Theorie zu allem. Cool. Ich freue mich drauf und ich finde gut, wir haben heute schon ein Wort neu für den Duden eingetragen. Ausfundiert. Ausfundiert. Und ich werde heute noch eins vorschlagen für eine Phobie. Damit haben wir wieder zwei Wörter geschaffen. Ich hatte heute schon mal eins auf der Toilette mit einem anderen Mann. Okay. War ich da und, was war denn das? Das fällt mir bestimmt noch ein. Dann haben wir sogar drei. Dann haben wir die großen drei. Die großen drei neuen Wörter. Wie strukturiert wir mittlerweile? Wir sind richtige Profis geworden. Ja. Willst du mein Spotting-Interest, mein neues? Ja, genau. Und damit mein neues Hobby. Warte mal, du hast zwei neue Hobbys und eins davon hat mit Spotting zu tun? Ja. Okay, und jetzt kommt erstmal das Spotting-Hobby. Genau. Sehr gut, ich freue mich. Streitende Joggerpaare. Oh, herrlich, ein Traum. Ja, ich bin ja ein Flaneur vor dem Herrn. Ja, ja. Ein Flaneur vor dem Herrn. Aber dabei schneller als Also falls Jogger. Ich meine Biografie schreibe oder falls ich jetzt früh sterbe, gebe ich dir das Auftrag. Meine Beerdigung haben wir schon mal durchdefiniert. Fabergé-Ei, Asche rein. Porno-Buddy sind wir auch. Ja, stimmt. Oder hatten wir doch festgelegt. Ja. Sind wir Porno-Buddies? Also ich habe deinen Hausschlüssel. Ja. Ja. Aber du bist nicht mein Porno-Buddy. Nee. Ja. Naja, egal. Naja. Ja. Ach, meine Eltern sind da liberal. Okay, cool. Ja, und also Fabergé-Ei und Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann, hat man schon mal durchdefiniert, genau. Und falls ich jetzt habe ich vergessen, ein Flaneur vor dem Herrn. Falls ich jetzt früh sterbe, gebe ich dir einen Auftrag. Du musst es nicht selbst schreiben, aber find jemanden, der eine Biografie über mich schreibt. Die Jean-Paul, ein Flaneur vor dem Herrn. Zielgruppe? Alle. Christen. Ja, nee, ja, wäre gut, der Titel einfach so, Leute denken, das ist das zweite Buch von Harpe Kerkeling. Mhm. Ich bin da mal weg, ein Flaneur vor dem Herrn, aber drin ist nichts mit Herrn. Gut, aber du spottest streitende Joggerinnenpärchen. Ja, würde ich gerne weitermachen. Als ich flaniert bin, habe ich ein streitendes Pärchen, die haben, also ich ging... Stell dir das wie in so einem schlechten Stummfilm vor. Ja. Froh gelaunt. Ja, so schwarz-weiß Mickey Mouse. Frohen Schrittes den Berg runter. Dachte schon auf meinen Ohren, obwohl ich Kopfhörer drin hatte. Mensch, da streitet aber jemand richtig. Oh, Mensch. Und dann war ein Paar gerade den Berg mir gegenüber am Hochlaufen. Und das Schöne war, sie haben nicht über das Joggen gestritten, sondern wie sie mit ihrem Kind umgehen. Bezüglich... Glaub einer Sanktion des Kindes, also wie sie jetzt bestrafen sollen. Und waren sich wirklich heftig während des Joggens am Streiten. Und sie hat dann immer als Zeichen gemacht, wenn der Streit jetzt zu arg wird, laufe ich einfach in die andere Richtung. Ist dann immer ein Stück den Berg wieder runtergelaufen. Dann ist er aber im Kreis gelaufen. Also sie haben sich angeschrien und sind währenddessen gelaufen. Und da habe ich gedacht, das würde ich gerne mehr spotten. Aber es ist natürlich sehr schwer zu finden. Genau, ist ja. Erstens schwer zu finden. Also ich erstmal vielen Dank für diesen Input, lieber Jean-Paul Prüm. Ist ein tolles Hobby. Gerne. Aber ich habe auch ein, zwei Dinge anzusprechen, die mir direkt auffallen, wenn du mir ein Hobby dieser Art präsentierst. Ich gestikuliere gerade sehr. Ja. Ich dachte, ich wäre im Podcast auf einmal von Lanz und Brecht gelandet oder so. Folgendes fand ich schlecht. Es ist halt nicht so gemütlich, oder? Wie ein Trainspotter, der sitzt auf seinem Klappstuhl. Hat ein Buch in der Hand, eine bequeme Jacke. Alles ist sehr gut, bequem. Das könnte man lösen. Aber du musst dir halt dann Stellen suchen, wo viele Jogger vorbeikommen. Da könntest du dann sitzen. Weil ja, die finden dem, ist schwer. Wenn du dem Streit folgen willst, dann musst du den ja folgen. Den Personen musst du ja eigentlich hinterherrennen, wenn du das ganz mitkriegen willst. Ja, da war mein Problem auch. Ich bin ja auch sogar in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Genau. Du kriegst ja nur, was weiß ich, 30 Meter davon mit. Vielleicht geht der Streit 12 Kilometer. Könnte man das mit einem gemütlichen, sag mal, so E-Scooter oder so, ich, das ist eine Idee. Wie die Amis, die, wenn sie zu schwer werden und nicht mehr gehen können, haben ja auch so Elektro, wo du so richtig schön sitzen kannst. Segway. Es muss halt geländegängig sein, dass du durch einen Wald kommst, Waldwege, so ein E-Roller. Oder ein Quad. Ein Quad. Aber ein E-Quad, weil der Motor darf das streitende Paar ja nicht stören. Genau, stimmt, muss leise sein, ja. Und dann kannst du dir da vielleicht auch sogar so einen Campingstuhl drauf montieren. Das ist also eher so die Spotter. Und vielleicht noch so ein Sonnenschirm, weißt du? Ein Quad mit Campingstuhl und Sonnenschirm. Siehst du, gut, dass wir drüber gesprochen haben, haben wir direkt einen Lösungsansatz für meinen Hauptkritikpunkt gefunden. Wunderbar. Also mein Kritikpunkt, aber problematischer Punkt ist tatsächlich, das ist eine Glückssache, die zu finden. Beim Zug, wenn du Trainspotter bist, weißt du ganz genau, der sollte jetzt kommen. Und wenn er verspätet ist, ist er das Interessante, oh Mensch, heute fährt er nicht nach Fahrplan. Aber du weißt einfach, Züge können sich nur auf diesen Gleisen bewegen. Damit ist die Chance recht groß, wenn du dich da hinsetzt an Gleise und kein Bahnstreik ist, dass irgendwann ein Zug vorbeikommt. Deshalb ist es wahrscheinlich auch ein gängiges Hobby, weil man sich darauf verlassen kann. Ja. Auf die Deutsche Bahn kann man sich einfach verlassen. Mir fällt gerade im Vergleich zu streitenden Joggern. Die Deutsche Bahn hat ja auch sehr viele stillgelegte Strecken. Mir fällt gerade ein sehr melancholisches Hobby ein. Trainspotter am verlassenen Gleis. Oh, das ist sehr melancholisch. Das ist so, ja. Wenn man mal so, sagen wir mal, ein paar graue Tage hat, kann man Trainspotter am verlassenen Gleis werden. Oder man könnte auch Leute so bezeichnen. Also nutzlose Leute sind Trainspotter am verlassenen Gleis. Trainspotter am verlassenen Gleis. Ja, das ist ein schönes Bild. Also, wie nennt man es? Ein Bildwort. Man kann es auch als Beleidigung einsetzen. Ja. Ja. Du gestaltest dein Leben wie ein Trainspotter am verlassenen Gleis. So setzt die falschen Prioritäten. Du Loser. Genau. Ja. Das ist alles vollkommen sinnlos, was du tust. Ja. Nimm mich mit. Also, wie ich auch geschrieben habe, das ist nicht mein neues Hobby, sondern das sind Spot Interest, streitende Joggingpaare. Aber wie gesagt, wird schwer umzusetzen. Ja. Und ungemütlich. Und mein zweites Hobby, wird es heute auch direkt noch? Unbedingt. Vor allen Dingen schließt er den Kreis zu einer, ich glaube sogar zu unserer ersten Folge, wo du, und manchmal muss ich an dich denken und muss wirklich, bin erfreut und bin dann gut gelaunt. Und zwar mag ich die Geschichte noch immer, dass du noch heute denkst, du hättest Parcours erfunden. Ja. Mit dem Begriff Airlining. Einfach geradeaus gehen und alle Hindernisse einfach übergehen. Übergehen, ja. Auch Gebäude. Weil nicht so in dem Sinne Parcours ist, aber ist ja auch egal. Also du hast Parcours erfunden. Das macht mich auch immer gut gelaunt. Manchmal sitze ich auf der Toilette, denk dran, so, aha, Parcours. Aber Peter denkt tatsächlich, er hätte Parcours erfunden. Ja. Und dann war meine Idee, du kennst ja auch Fingerboarden. Also ja, Skateboard mit den Fingern fahren. Und ich habe gedacht, das ist schon ein sinnloses, so ein Quatsch-Hobby. Wer das ernsthaft betreibt? Da habe ich aber große Einwände. Naja, mir egal. Für mich ist ein total sinnloses Quatsch-Hobby, fahr entweder richtig Skateboard, aber dieses Fingerboarding erschließt sich mir nicht. Und dann habe ich gedacht, noch sinnloser wäre eigentlich Fingerparcours. Stimmt, Fingerparcours ist cool. Fingerparcours ist cool, also auch die Vorstellung. Weißt du, du rennst immer mit so zwei Fingern, als wären das die Beine, und hüpfst einfach in deiner Wohnung über Sachen und machst Fingerparcours. Ja, auf dem Tisch dann. Auf dem Tisch, ja, du kannst ja auch aus Lego eine Stadt bauen zum Beispiel. Genau, und da dann drüber gehen mit deinen Fingern. Oder du erkundest deine ganze Wohnung mit deinen Fingern als Fingerparcours und drehst dazu aber dann noch, und deswegen kam ich auch auf die Idee, weil ich bei Facebook oder Instagram oder so ein Fingerboard-Video gesehen habe. Mhm. Der konnte aber tatsächlich ein paar Tricks und so weiter. Er hat sich einen kleinen Skatepark gebaut. Hobby, aber dann habe ich gedacht, gut, noch sinnloser wäre wirklich davon Videos mit Fingerparcours. Wie einer einfach mit seinem, weil du kannst ja dann einfach die Schwerkraft aushebeln, weil du einen Arm hast. Ja, da kannst du richtig coole Videos machen von Fingerparcours. Aber du kannst keine Salti machen. Salten. Salten. Saltanten. Also da musste ja, da muss man wahrscheinlich üben. Ja. Aber fände ich ganz cool, auch einfach, dass man dann auch Equipment, so eine kleine Freizeithose und so Schuhe. Aber also, irgendwie coole Markenlogos drauf. Ja, mit, klar, mit coolen Markenlogos. Moderne und dann, eine schnelle Brille. Du musst ja auch gesponsert werden bei Instagram, dass sich der Kanal lohnt. Ja, was wäre denn eine gute Marke, die Extremsportarten sponsert? Irgendein Energy Drink oder so. Ja, Parcours ist ja eher so schon auch dieser normale Sportsektor, würde ich sagen. Also so. Boah, ich sehe da Red Bull-Logos überall in meinem Kopf. Red Bull könnte man machen, oder du machst die Klassiker. Adidas, Puma, Nike, Trigema, Essex, Jaco. Ja, aber jetzt will ich nochmal kurz zum Thema Fingerboards. Sinnloses Hobby. Okay, Hobby, ja. Welches Hobby ist schon sinnvoll? Dann nennen wir es nicht Hobby, sondern Freizeit. Ja, stimmt. Also gut, da können wir uns erstmal drauf. Kurze Frage. Erstmal drauf, ein Hobby muss nicht sinnvoll sein. Ja. Ein Hobby muss dir nur Spaß machen. Also ja. Hier dieser, so ein Boomer-Satz wie, oh, dann geht man doch lieber richtig Skateboarden. Das hat mein Opa mir auch gesagt, als er mich beim Call of Duty spielen gesehen hat. Dann geht man lieber richtig Skateboarden. Nee, hier richtig Menschen erschießen, nicht nur im Computer. Was für ein sinnloses Hobby. Was ich damit sagen, bist du, als diese Fingerboards ein Ding waren, war so, wann waren das? Also, ich war in der Schule auf jeden Fall. Gingst du da auch noch zur Schule? Die kamen recht früh. Die kamen wirklich recht früh. Als ich 12 war, waren die schon da. Genau. Die ersten Jatscheligen, ja. Okay, aber als bei mir oder wo ich herkam, war ich so 12, als das gerade ein Ding war. Du bist ungefähr 16 Jahre älter als ich. Ja. Ja, komisch. Aber ich hatte da. Aber ich meine nur, was ich damit sagen will, in der Schule. Weil es ein toller Zeitvertreib, Fingerboard zu spielen während Rallye oder. Ja, da war ich halt. Erdkunde. Da habe ich halt was Sinnvolles gemacht. Ja, du hast halt zugehört, dich eingebracht in den Unterricht. Ich habe meinen ersten Roman im Rallye-Unterricht geschrieben. Romane geschrieben. Ja. Ist schon Geschlechtsverkehr. Im Religionsunterricht. Im Religionsunterricht. Ja. Ich bin halt Fingerboard gefahren bei Rallye. Ist auch gut. Hast du dann auch Grinds auf Stiften gemacht? Ja, ja. Und alles. Du hast ja schon gesagt, ich bin 12 Jahre älter als du. Nee, 22. Ich bin 12 Jahre älter als du. Du bist 12 Jahre jünger als deine Mutter. Als mein Opa. Ja. Egal. Mindestens. Jedenfalls in meinem Alter wurde in der Schule noch mit Stöcken geschlagen. Wenn ich da mit so einem Fingerboard auf den Tisch gefahren wäre, da hätte ich aber den Rohrstock abbekommen. Mein lieber Scholli, da war noch schwarze Pädagogik am Werke. Ja. Ich wurde natürlich auch angeschrien von diesen ehemaligen SS-Mitgliedern, die meine Lehrer waren. Naja, auf jeden Fall können wir... Was war es jetzt? Fingerparcours. Machen wir jetzt groß. Ja, das sind geile Hobbys, die du mitgebracht hast. Danke. Da habe ich, also das erste haben wir ja schon kritisiert genug, aber auch gelöst. Das zweite finde ich einfach durchweg perfekt. Also mich hast du überzeugt. Also mir wäre ganz wichtig, weil ich möchte nicht selbst machen... Dafür bin ich zu faul. Aber das ist wirklich so ein, irgendjemand, das wirklich als Trend auch bei TikTok oder so macht. Wirklich Fingerparcours. Auf einmal alle Kids anfangen mit Fingerparcours. Das ist so lame. Ja. Also auch bildlich stelle ich es mir lame vor. Also das selber zu spielen ist lame. Aber das auch. Ja, zugucken finde ich halt zugucken dann auch so. Vor allen Dingen ist das ja ein Phänomen im Internet. Irgendwann finden Leute, also irgendwelche Leute werden ja auf jeden Fall auch auftauchen. Immer wie irgendwann in Kommentarspalten Nazis auftauchen, tauchen auch immer Leute auf, die das total genial finden. Und da freue ich mich drauf, auf diese Kommentare. Du siehst so ein Video, wie jemand Fingerparkour macht, einfach nur mit seinen Fingern durch auf seinem Tisch rumtanzt. Ich will mindestens 7 Leute Liebs. Ja, genau, schreiben. So Liebs. Oder auch irgendwann von Inspiration quatschen. Das finde ich halt super gut. So. Oh, danke, du hast mich so inspiriert. Ja, das finde ich wunderschön. Dank dir habe ich keine Depressionen mehr. Fingerparkour. Fingerparkour. Geil. Sollen wir, wie sind wir denn zeitlich? Wir haben noch ein paar Minütchen. Hast du noch ein Ja, ich habe noch die Geschichte hier von Taylor Swift dabei. Da würde ich gerne mal mit dir noch kurz reingehen. Und zwar, das ist nämlich ganz interessant, Taylor Swift hat in Buenos Aires gespielt oder spielt noch. Ich habe nur die Informationen über die Wartezeit rausgefunden. Und vor dem Ticketschalter haben 5 Monate vorher schon Fans gecampt. 5 Monate vor Konzert. Also die Tickets wurden da an der Venue verkauft und 5 Monate vorher haben Fans da campiert. Okay. Die haben 5 Monate vorher da angefangen zu campieren. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie haben die das gemacht? Haben die da 5 Monate gelebt? Vielleicht haben die da auch geliebt, aber haben die da 5 Monate gelebt? Nein, die haben sich abgewechselt. Die haben da Zelte aufgestellt und jede Swifty musste 2 Tage im Monat dort verbringen. Also die haben sich so einen richtigen Zeitplan gemacht, um die 5 Monate die Zelte zu besetzen. Hatten die einen Schichtplan, der Taylor Swift Fanclub Buenos Aires. Okay, wie viele hat einen Schichtplan waren das gehabt? Ungefähr? Eher so 10 oder? Schon eine Gruppe von über 100. Okay. Ja, die haben da auch 5-6 Zelte aufgestellt. Und die hatten aber dann wirklich so einen kompletten Schichtplan, wie sie die Zelte besetzen, damit da ja keiner die Zelte wegräumt, sondern musste halt immer ein Swiftie da sein. Aber 24 Stunden besetzt. Auch. Genau, 24 also Stunden besetzt, aber im Schichtplan. Ja. Genau. Und dann fand ich das schon, also A, dachte ich, 5 Monate vorher campen, wie soll das gehen? Dann kam diese Information zu diesem Schichtplan, dann dachte ich, recht gut ausgehackt. Und dann kam aber bei mir eine ganz große Frage im Kopf und da brauche ich dich. Ich bin für dich da. Wieso haben die 5 Monate vorher angefangen und wieso nicht 4 Monate und 20 Tage vorher oder einen Monat vorher? Hatten die eine Information von einer anderen Gruppe, die nach 4 Monaten anfangen will? Also wieso fange ich 5 Monate vorher an? Vielleicht steht das in den AGBs der Halle oder dieser. Ihr müsst 5 Monate Ticket vorher campen. Also ihr kriegt garantiert Tickets, weil ihr dürft euch ab 5 Monate vorher dürft ihr euch anstellen, sozusagen. Also die haben sich ja sozusagen in die Schlange gestellt. Ja, du meinst, dass irgendwelche Regulierungen vom Veranstalter waren, dass die Schlange. Aber das sind ja, in dieser Halle ist ja nicht nur Taylor Swift-Konzert. Ja, ach so. Das wusste ich nicht. Also Taylor Swift hat die Halle, glaube ich, baut keine Hallen für ihre Tour. Ja, das würde sich wahrscheinlich bei ihr schon rechnen. Wahrscheinlich. Oder? Ja. Also eine Halle zu bauen für, also die hat Einnahmen von, was weiß ich, 30 Millionen für so eine Show. Für das Geld baut man auch eine schöne Halle mal kurz hin, oder? Ja, kann sein. Vielleicht sollte man das einfach als Aufruf machen. Wir haben ja auch viele HörerInnen aus Argentinien und Buenos Aires. Komischerweise sprechen da ja noch recht viele Leute auch Deutsch. Ich frage mich, warum. Ja, das war wegen gab es so eine Hungersnot doch mal 1946, was arschkalt in Deutschland und es gab wenig Essen. Genau, da sind sogar die Ratten geflohen. Ja. Ich glaube, es lag an der Hungersnot von 1945. Ja. Auf jeden Fall haben wir wahrscheinlich auch Swiftie-Fans von uns und von Swiftie, da sind wir ja gemeinsam mit Taylor sozusagen, die uns sagt, vielleicht schickt uns doch mal eine Nachricht aus Buenos Aires, auch wenn ihr jetzt gerade den Podcast im Zelt hört, schickt uns doch einfach mal, warum ihr 5 Monate vorher dahin seid. Warum 5? Warum 5? Also wieso genau 5 Monate? Vielleicht wurde es. Hätten 3 nicht gereicht? Vielleicht wurde es 6 Monate vorher angekündigt. Und dann haben sie sich organisiert. Ein Monat Planung, Schichtpläne schreiben und so. Ja. Dann nochmal schön duschen und kacken. Ja, die können ja nach Hause gehen. Ach so. Die machen ja Schicht. Trotzdem? Ja. Muss man trotzdem machen. Und dann geht's los. Das kann sein, oder? So 6 Monate vorher Ankündigung, dass ein Konzert ist, das klingt plausibel. Ja, stimmt. Oder es sind halt die Regeln von dem Ticketschalter. Ab 5 Monaten vorher dürft ihr euch anstellen. Das zählt dann als Schlange stehen. Vorher ist man nur zufällig da campen. Ja, vielleicht auch das. Und gibt es da dann extra Campingplätze für solche Menschen? Oder war da einfach ein Stück Wiese? Ich habe Bilder gesehen, das war in irgendeiner Quizshow, haben sie diese Frage gestellt. Und die haben einfach vor dem Zaun zu dieser Halle hatten die Zelte aufgeschlagen, auf dem Beton. Ah ja. Ja. Geht ja nur darum, irgendwie, wahrscheinlich hätten sie auch einen Stuhl hinstellen können, aber Zelt ist dann wahrscheinlich doch bequemer, wenn man die Nachtschicht machen muss. Ja, gegen Regen. Und ja. So. Ja. Ja. Nee, finde ich gut. Mache ich beim nächsten, egal welche Veranstaltung ich gehe, werde ich das auch so machen. Sollen wir deinen Schichtplan machen oder willst du einfach alleine? Ich würde das, glaube ich, alleine durchziehen. Als Challenge. 5 Monate vorher. Ja, ich brauche nur ein paar gute Hobbys, dass mir nicht langweilig wird. Du kannst ja im Zelt Fingerparcours spielen. Ah, das ist eine gute Idee. Ja. Oder? Es muss auf jeden Fall eine Joggingstrecke. Wir brauchen eine Konzertveranstaltungshalle, an der auch eine gute Joggingstrecke vorbeigeht. Ja, finde ich auch gut. Dass da Jogger vorbeikommen. Fände ich immer gut, wenn man bei Fingerparcours immer noch so Geräusche macht, weißt du? Aber man erfindet dann extra Laute dafür. Irgendwas Neues, das es sich abhebt. So wie Meditierende machen Om. Ja. Oh, gut, gut. Ja. Tennisspielerinnen machen und Fußballer machen Tischparcours-Menschen machen. Keine Ahnung. Irgendwas müssen wir machen. Pitcht uns. Pitcht. Oh, ich hasse das Wort Pitch. Ja, macht ja nichts. Ja. Genau. Bei mir in meinen Notizen steht 20.34 Uhr, was auch tatsächlich laut Dispo, die hier liegt, also laut Sendungsplan, auch Mittagspause ist. Ah, okay. Ja, nach Sendungsplan, das steht nämlich bei mir noch drin, das hat uns unsere dieswöchige Praktikantin geschickt, die Hannelore. Hannelore. Mama, sagen wir auch manchmal. Ja, bin mal ein bisschen ältere Praktikantin. Ja. Heute. Jedenfalls hat die mir gesagt, es ist Karneval, Jung. Du musst die Leute auch vor der Pause abholen und dann schaust du, auch ziehst du das einfach durch, obwohl du die leicht aggressiven, aber vor allen Dingen traurigen Augen von Patsy siehst. Und wenn du dann noch 3-mal Patsy sagst, dann ist bald Feierabend und im zweiten Block wird er dich wahrscheinlich wieder in eine unangenehme Situation bringen, indem er irgendwie wahrscheinlich irgendwas vom Dritten Reich erzählt, wo du denkst, uiuiuiui, da hat der Patsy aber extreme Ansichten. So weit, so gut. Wir wünschen euch ein dreifaches Patsy Alaf, Patsy Yochai, Patsy Hello. Und wir sehen uns nach der Pause. Da läuft jetzt sogar schon eine Träne aus seinem linken Auge raus. Da sind wir auch schon mittendrin. In der altbeliebten, berühmten Rubrik. Hier sind für euch die großen 5. Definiert von Peter. Peter. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Oh, meine Stimme. Ich muss mich kurz räuspern. So, jetzt klinge ich. Da war aber ein neuer Einspieler, gell? Sonst war da immer noch Applaus. Aber wir machen heute auch kein Live-Publikum. Ja, heute ohne. Ja. Heute ohne. Die großen 5 definiert von Peter. Und Peter. Und Peter. Genau, definiert von mir. Ich bin hochgespannt. Ich muss mich kurz auspacken hier. So. Kommt jetzt schon die Rache für mein Kölsch? Ich bin gespannt. Nee. Okay. Es kommen die großen 5. Die großen 5 Sehenswürdigkeiten in Bornhagen. Oh! Die großen 5 Sehenswürdigkeiten in Bornhagen. Bornhagen ist eine sehr kleine Gemeinde im Westen Thürings mit 257 Einwohnern. Warst du da? Nein. Ist da was politisch passiert? Vielleicht. Nein. Also, okay. Bornhagen. Die großen 5. Platz 5. Hat es nur auf Platz 5 geschafft, weil es ist der Blick auf die Burg Hahnstein. Das ist nur der Blick auf die Burg Hahnstein. Die ist in einer anderen Gemeinde. Wahrscheinlich. Gemarkung, okay. Genau. Guter Platz 5. Was ist deiner? Ha, du hast keinen, weil du nicht mitmachen darfst. Genau. Ich höre nur zu. Genau. Aber ich mache mir da auch ein Bier auf. Platz 4. Die katholische Kirche im Ortsteil Rimbach. Moment mal, die haben 200 die haben, so und so viele Einwohner haben und haben Ortsteile. Okay. Ja, das ist ein richtig krasses Dorf. Also Bornhagen scheint mir immer spannender zu werden. Genau, die katholische Kirche im Ortsteil Rimbach. Platz 3 tatsächlich hat die evangelische Kirche. Und die ist in Bornhagen. Bornhagen selbst. Die ist in Bornhagen selbst. Bornhagen Mitte, ja. Wie der Bornhagen. Downtown, also, ja, genau. Die ist nämlich ein bisschen cooler, weil die hat irgendwie ein cooleres Dach. Deshalb ist sie auf Platz 3. Meinst du, die Katholiken sind da sauer, dass die Evangelien sie um einen Platz geschlagen haben? Wahrscheinlich. Gibt es den nächsten Religionskrieg in Bornhagen? Ja, oder ja. In Stuttgart. Weil hier, wir sind ja die, weißt du, wir sind diejenigen, die den Koran verbrennen. Also wenn, dann gibt es Religionskrieg ja dann gegen uns oder gegen mich. Wie, was, hä? Es wurde ja in Stuttgart gesagt, dass die evangelische Kirche geiler ist als die katholische. Deshalb ist dieser Religionskrieg nicht in Bornhagen, sondern hier. Ach so, weil wir das jetzt hier gerade gesagt haben. Und du hast den Koran verbrennen als Metapher dafür verwendet, für den Religionskrieg. Genau. Okay. Und ich wollte die Leute dich ein bisschen verunsichern und die Leute aggressiv machen. Ja. Ja, ja, merke ja, ich. Ja, selber schuld mit deinem scheiß Kölsch da. Ja, da wart, ja, da wart. Jetzt hast du hier den IS am Hals zur Strafe. Entschuldigung. Ah ja. Ja, ja. Passiert. Gut. Platz 2? Ich habe ja auch Religionskrieg gesagt. Da ist ja klar, dass sowas passieren muss. Was glaubst du ist Platz 2? Da kommst du nie drauf. Es ist das Wurstmuseum. Wurstmuseum. Ist das der Grund, warum du Bornhagen auswählst? Oh, jetzt bin ich wieder im Kölsch. Siehst du mal. Immer. Ja, du musst jetzt ins Thüringische. Ja. Thüringen. Nee, da traue ich mich nicht. Das grüne Herz Deutschlands. Ja, sag mal. Seit wann sind Herzen grün? Die Gefahr besteht natürlich, wir wollten ja heute nichts Politisches machen, aber die Gefahr besteht in diesem Jahr ja, dass Bornhagen noch und Thüringen der braune Herz Deutschlands werden. Braune Herz Deutschlands. Also die Gefahr besteht mit... Mit dem komischsten Menschen, der überhaupt Politiker sein kann, hinter Donald Trump. Na, es gibt eine große Liste, aber man muss ja wirklich sagen, Bernd Höcke ist auch ein Vollidiot vor dem Herrn. Ich habe heute sehr viele religiöse Metaphern. Das liegt wahrscheinlich, das zieht sich durch die Folge. Ist Bernd Höcke ein Vollidiot oder ist er hochintelligenter Mensch? Naja, auf jeden Fall ist er wahnsinnig, wenn man ihn sieht. Eins muss man wirklich über Bernd Höcke sagen, man darf ihn ja Nazi nennen, aber vor allen Dingen ist er wahnsinnig uncool. Er ist einfach so unglaublich uncool, das ist so ein Volldepp einfach. Also ich bin mittlerweile in einem Alter, wo jedes pubertäre Gemobbe eigentlich gar nicht mehr in mir steckt. Ich habe keinerlei Bedürfnis mehr, Leute irgendwie zu mobben oder so. Aber wenn ich Bernd Höcke sehe, dann habe ich sofort das Bedürfnis, den zu mobben. Ja, die Stufe über Mobben ist ein tödlicher terroristischer Anschlag auf ihn ausüben, oder? Das wäre doch eine. Das wäre eine höhere Stufe, ja. Rein. Habe ich nicht gesagt. Ja, ja, aber ist härter als Mobbing, jemanden, also einen tödlichen Anschlag auf jemanden zu verüben, oder? Das ist härter als Mobbing. Das ist härter als Mobbing. Ja, das wollte ich nur geklärt. Okay, ja, gut. Ja. Also, nee. Aber find ich gut, dass du auch hier, euer Juristen-Podcast mit Peter und Jean-Paul, ja, ja, wir kennen uns in den Gesetzen aus. Abstufungen zwischen Angriffen auf Menschen. Zum Beispiel, also ähnlich, Militanz ist halt höher angesiedelt als Protest. Ja. So kann man vergleichen. Genau. Ja. Physische Gewalt. Platz 1 fehlt noch. Nicht aufgeregt. Doch, bin ich. Weil interessanterweise waren wir direkt bei der richtigen Person. Wir sind jetzt in diesem großen 5 schon so abgehoben. Bei der richtigen Person, weil Platz 1 der größten Sehenswürdigkeiten Bornhagens. Das Geburtshaus von Scheiß Bernd Höcke. Nein. Neben seinem Wohnhaus, da ist das. Nämlich die Nachbildung des Holocaust-Denkmals, Mahnmals. Das neben seinem Wohnhaus. Genau. Hast du es nicht mitgekriegt? Gab mal eine Aktion Wo er einer dieses antifaschistischen Bewegung. aufbauend auf dem Mahnmal der Schande, wie er das Holocaust-Gedenkmal in Berlin. Genau, genau. Neben seinem Wohnhaus hat eine anonyme Gruppierung ein Mahnmal, eine Nachbildung des Holocaust-Mahnmals. Also diese Stelen, die man in Berlin findet? Genau, diese ja. Beton. Ich war mal da live anschauen. Also ich war mal da und bin da durch dieses, da kann man ja so durchgegangen und es funktioniert als Mahnmal, weil es sehr bedrückend ist, wenn du da zwischen diesen Stelen lang gehst, weil du weißt ja nie, ob jemand von links oder rechts kommt. Also ja. Das nicht nachempfinden, aber das ist ein Mahnmal. Also das funktioniert nicht so, du gehst da nicht durch und denkst so, oh Mensch, toll. Gut, es gibt Leute, die das gemacht haben, die hat dann Shabak Shapira zu Recht auf seinem Blog Yolocaust. Stimmt, Yolocaust, ja. Ja, der hat ja diese auf Instagram und Facebook Fotos rausgesucht, wo Leute denken, sie müssten da lustige Fotos auf den Stelen machen. Und dann hat die einfach auf den Blog Yolocaust. Ja, ich kenne das, ist sehr gut, ja. Oder was heißt sehr gut? Es ist schöne, scharfe Kritik. Kritik, ja. An falschem Verhalten, ja. Gefällt mir gut. Genau, ich finde es interessant, also wie ich auf Bornhagen gekommen bin. Ich habe den Geburtsort von Adolf Hitler gegoogelt. Ja. Und dann kam, Bornhagen. Ja, ja, aber passt auch irgendwie. Ich finde es, Hitler kommt aus Braunau, Höcke kommt aus Bornhagen. Alles klingt alles schon so richtig scheiße. Das passt irgendwie. Ja. Passt zu Bernd Höcke. Bornhagen. Ja. Genau. Und was ich interessant finde, ist, so jemand wie Bernd Höcke in einem Ort mit nur 257 Einwohnern wohnt. Ja, vielleicht. Also da gibt es dann vielleicht 100 Häuser oder so? Ja, ich glaube, in der Großstadt würde ihm auch häufiger mal jemand vor die Haustür scheißen. Ja, in dem Dorf. Aber da weiß doch jeder, wo er wohnt. Und dann bauen die ja irgendwelche Du weißt ja nicht, wie die Leute da in dem Dorf da drauf sind. Ja, aber also ich kann jetzt nach Bornhagen fahren oder irgendjemand. Also man könnte nach Bornhagen fahren und Bernd Höcke mobben. Und Bernd Höcke mobben. Ja. Mehr würden wir nie tun. Ey, aber du bist uncool. Bernd Höcke mobben. Gott scheiße, bist du uncool. Also ich denke mal, da hängt man eine halbe Stunde in diesem Kaff rum und dann hat man rausgefunden, wo der wohnt. Ja. Wenn er jetzt stehen würde, der wohnt in, was weiß ich, Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd hat 50.000 Einwohner, da würde ich ewig brauchen, bis ich sein scheiß Haus finde. Aber wollen oder in Bornhagen, Viertelstunde. Wollen wir zweimal nach Bornhagen fahren und die ganze Zeit so hinter Höcke ran langlaufen und die ganze Zeit Jugendsprache sprechen? Mobben. Die ihn, ja so, yalla, Habibi, yalla. Nein, wir laufen hinter ihm her und gendern. Ja, oh ja, noch besser. Oh, ah, nee, ja. Das ist zu hart. Das ist zu hartes Mobbing. Doch. Sorry, Bernd. Wir machen einen Live-Podcast, fahren dahin und sprechen dann mit unseren ZuhörerInnen die ganze Zeit und laufen aber hinter Bernd Höcke lang. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Oh ja, wir machen einen Live-Podcast, so einen Latschen 2. Ja. Schlappen, ne, wie hieß unsere Wanderfolge? Aus Bornhagen. Die Schlappen. Schlappen. Schlappen die in Bornhagen. Schlappen in Bornhagen, Schlappen die Ostversion, Schlappen in Westthüringen, irgendwie so. Sehr gut, ja, finde ich. Und Bernd Höcke mobben. Bernd Höcke mobben. Könnte auch, das ist doch mal ein Motto für, das ist ja kein Aufruf zur Straftat. Mobbing kann man ja weit auslegen. Mobbing ist eine Straftat, oder? Also je nachdem wie. Satirisch mobben. Ja, aber das sehe ich als Sticker in irgendwelchen Toiletten im Palast oder so oder im Arigato, in irgendwelchen Kneipen. Als Sticker, Bernd Höcke mobben. Bernd Höcke mobben. Ja. Ich meine, der Vorname ist ja auch schon Mobbing von der Heute-Show. Genau. Ich glaube, der heißt nämlich, in Wirklichkeit heißt der nämlich anders. Ralf. Bernhard oder so. Nee, irgendwas mit, sein Vorname fängt, glaube ich, mit A an. Alf. Alf Höcke. A.H. Ja. Ja, vielleicht findet Bernd Höcke ja auch so ein trauriges Ende wie Alf in der Serie. Ja, dass er aufwacht und alles nur geträumt hat. Nee, Alf wird dann vom US-Militär abgeholt. Ah ja, stimmt, ja. Ja. Vielleicht wird, oder Roseanne war das doch. Ja, stimmt, die hat die letzte Staffel komplett geträumt. Bei Roseanne wacht Alf Höcke auf. Wobei man hat ja alles nur geträumt. Man sagen muss, dass, von Roseanne, die letzte Staffel, die sie träumt, ist ja gar nicht die letzte Staffel, weil die haben ja noch mal eine Staffel Roseanne gedreht. Die aber nie veröffentlicht wurde. Weil sie total abgedrehte Verschwörungstheoretiker, rechtspopulistische Verschwörungstheoretiker. Genau, in Schwurbelhausen war die dann, war das nicht in Corona-Zeiten? Oder? Ja, ich glaube schon, ja. Aber auch so mit New World Order-Geschwätz und wie heißen sie nochmal? QAnon. Umvolkung. Ja. Gut, Roseanne. Roseanne, Höcke, Bornhagen. Also fahrt mal nach Bornhagen und mobbt. Mein nächstes Thema passt ein bisschen auch zu Nazis. Darf ich noch einen Satz zu Bornhagen sagen? Ja. Weil da gibt es dieses Wurstmuseum. Das hat selbstverständlich auch eine Gastronomie. Oh. Und da empfehle ich euch allen, zu dieser Gastronomie die Bewertungen zu lesen. Die sind toll. Ist da jemand toll? Ja, die sind sehr unpolitisch, okay. Tatsächlich. Also da geht es gar nicht drum, oh, endlich mal ein Ort ohne Ausländer. Okay. Oder so, sowas gar nicht. Es ist einfach, könnte überall sein. Es ist gar nichts dran. Also ich habe nicht alle gelesen, so 20, 30. Ziemlich viele Bewertungen für so einen Kaff. Aber es ist jetzt nichts dabei gewesen bei meinem Überfliegen mit irgendwelcher politischen Ladung. Es ist einfach nur sehr freudvoll zu lesen. Okay, ich hätte noch eine Bitte an das Wurstmuseum Bornhagen. Mir wäre ganz recht, einfach nur mal austesten. Ich glaube, da kann nichts schief gehen in dem Klima, in dem ihr euch da bewegt. Nehmt doch mal eine vegane Currywurst mit aufs Programm. Ja, da würde sich Bernd wahrscheinlich gemobbt fühlen. Ja, deswegen mein Vorschlag. Aber Hitler war doch auch Vegetarier. Ja, das macht ja jetzt nichts. Ja. Ja. Aber apropos Hitler, gerolltes R. Hitler. Ja. Ja? Ich habe da eine Phobie vor. Also es gibt auch so ein paar Sprecher. Okay, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Reporterin im Morgenmagazin. Wenn die einen Beitrag spricht, dann rollt die so ganz ekelhaft dieses R. Also eher so fränkisch gerolltes R. Aber es gibt auch so gerollte R's, ich mag alle nicht, die so richtig im Hals verblubbern. Mhm. Weißt du, wo du denkst, dein Kehlkopf muss doch gleich mit so einem Pfropfen Speichel rauskommen. Ja, ich finde dieses Geräusch wirklich, also ich habe ein Problem mit gerollten R's. Und dann habe ich mal nachgeschaut, dass bei mir nämlich, ich bekomme da nicht wirklich Angst von, aber ich werde schlecht gelaunt. Bin da ein bisschen phobisch und habe mal geschaut, ob es eine Phobie vor dem gerollten R gibt. Und es gibt keine Phobie vor dem gerollten R mit einer Bezeichnung. Und Phobien haben ja meistens altgriechische Bezeichnungen, weil Phobie ist ja schon das altgriechische Wort für Angst. Ja. Und dann habe ich nachgeschaut und es gibt das nicht. Und deswegen habe ich überlegt, dann habe ich altgriechisch nachgeschaut und habe gerolltes R einfach über ein Übersetzer im Internet. Was heißt gerolltes R auf altgriechisch? Ich habe mir extra lautmalerisch vorlesen lassen, damit ich dann jetzt wiedergeben kann. Ich hoffe, das ist ein Wort, das mit R anfängt. Nee, das ist ein R. Das ist das R. R, oder? R. Das ist das R. Also so wird das altgriechisch ausgesprochen. So, ja. Jilizi-Phobie. Jilizi. Jilizi. R-Jilizi-Phobie. R-Jilizi. Also ich bin... Und ich bin wahrscheinlich nicht der einzige Ajilizifob. Ajilizifobe Mensch auf der Erde. Ihr dürft euch mir jetzt anschließen. Wir haben endlich ein Wort. Wir haben jetzt endlich ein Wort für unsere Phobie. Jetzt können wir uns in Behandlung begeben. Schnell die Domain sichern und bei der WHO anrufen und eintragen lassen. Ja, sollte ich machen, gell? Ich glaube, das ist wie so Marken- und Patentamt. Kannst du einfach einen Antrag stellen an die WHO. Zack, hier, angemeldet. Und damit wäre ich der erste Argilizifobier der Welt. Ja. Ja. Hast du auch so eine Phobie, die wenige teilen? Ja, Spülmaschinen ausräumen. Wirklich? Nein, jetzt pass auf, das nicht. Sondern oben die Tassen, die hier oben drin sind. Die haben so ein kleines, eine kleine Wanne. Ja, das ist und da ist Spülwasser ein bisschen Wasser drin. Das, wenn das an meine Finger kommt. Wie gehst du damit um? Ich hätte nämlich sogar ein wütend rumschreien. Lifehack für dich. Handtuch abtrocknen. Ja, aber wie verhinderst du, dass es auf deine Finger kommt? Dann musst du dir hochheben und dann trocknest du wahrscheinlich ab, oder? So ist dein Plan. Ja, ich nehme sie vorsichtig am Henkel und schütte es dann in das Waschbecken neben der Spülmaschine. Weißt du, wie du dir helfen kannst? Du nimmst einfach ein Küchentuch. So mache ich dann nämlich auch. Also erstmal, der Trick ist ja erstmal unten ausräumen, weil oben sind meistens die siffenden Zeug und dann fällt halt alles runter auf das. Wenn du oben anfängst, tropfst du unten dir alles voll. Mhm. Also erstmal unten anfangen, dann oben ausräumen. Und du ziehst die Schublade auf, dann, wenn du mit oben anfängst, und nimmst dir ein Tuch und gehst einfach die Pfützen ab, währenddem die Tassen noch in der Spülmaschine sind. Ja, ist mir aber zu dumm. Ja gut, dann kann keine echte Phobie sein. Weil ich leide jeden Morgen, wenn diese MoMA-Redakteurin da Beiträge macht. Du wehrst dich auch nicht. Du kannst ja hinfahren und sie mobben zum Beispiel. Oder töten. Ja, das finde ich, aber die hat ja eine Berechtigung, obwohl, hat sie eine Berechtigung, Sprecherin? Die, ich würde zum Beispiel keine Nachrichten sprechen, weil ich sagen würde, zu hoher dialektischer Einschlag. Also ich würde eh kein Format machen, wo ich mich vor Menschen setze und denen einen erzähle. Früher war das ja Pflicht, dass du das R rollen musst, wenn du in Rundfunkmedien sprechen wolltest. Oder was heißt Pflicht? Es war besser. Viele taten dies. Ja. Denn es ließ sich dann besser verstehen. Ich meine jetzt wirklich so volksempfängermäßig, 1930er Radios. Weil sonst wurde er ja auch so weg. Genau, das einfach fürs Verständnis. Deshalb hat Hitler auch oder viele von diesen sprechenden Menschen auf großen Veranstaltungen ich muss auch gerne sagen, mal das R gerollt. Ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht ist das rollende R, und da kann man nicht von Schuld sprechen, sondern ein positiver Beförderung meines Antifaschismus. Ja. Ja, er hat mich zum Antifaschisten gemacht. Ah ja, du wärst jetzt eigentlich ein Nazi, wenn die. Aber die haben so beschissen gesprochen. Hochdeutsch gesprochen hätten. Ja. Ja. Obwohl, man muss ja sagen, der Josef Goebbels hat dir ganz anders gesprochen. Der Krieg. Der Krieg. Der Krieg gesagt. Der Krieg kommt uns immer näher. Der Krieg. Dann ist er weggehumpelt. Ja, Josef. Schade. Scheiße, Josef. Lief nicht so gut, dein Krieg. Ich überlege gerade, im Rheinland sagt man ja zu Josef häufig Jupp, Hitler zum Beispiel zu Josef Goebbels Jupp gesagt. Ich denke nicht, weil Hitler ja kein Rheinländer ist, aber wahrscheinlich seine Frau. Mutter, Frau. Ja. Magda war glaube ich, nicht aus. War die auch aus dem Rheinland? Ich kenne Magdas Biografie nicht. Ich hab tatsächlich Magdas Biografie neulich als Hörbuch mir reingezogen. Nicht Magdas Biografie, sondern von allgemein Großindustriellen in der Nazi-Zeit. Aha. Und es gab einen langen Abschnitt über Magda Goebbels. Die hat ja mit allen gefickt. Mit ja, so, die war wild und mit so unterwegs. Krupp und irgendwelchen. Ja. Mit den Großindustriellen hat die immer viel rumgefickt. Da überlegt man sich natürlich auch die ganzen Kinder, die dann nachher im Bunker ein wirklich trauriges und jähes Ende gewonnen haben. Ja, die haben, also die Magda hat viel gefickt. Waren das nicht Krupp-Kinder zum Beispiel? Vielleicht. Also hat Josef Goebbels die alle selbst gemacht. Gar nicht von Jupp. Waren das vielleicht Kuckuckskinder? Magda, pass auf, das ist doch nicht meiner. Doch, das ist deiner, Schatz. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht ja auch so aus wie die Krupp hier. Die Stahlkrupp. Ja, also ich weiß nicht, ob sie jetzt mit Krupp gefickt hat, aber mit vielen solchen industriellen Typen. Magda Goebbels hat mit Krupp gefickt. Das ist auch ein guter Satz für den Podcast. Der Titel dieses Podcasts. Wissen viele gar nicht. Magda Goebbels hat mit Krupp gefickt. Krupp gefickt. Magda, aber Liebchen, du hast doch mit dem Krupp gefickt. Jupp Krupp. Jupp Krupp. Nee, Jupp Goebbels. Jupp Goebbels. Nee, wie hieß er denn? Goebbels. Nee, Krupp mit Vornamen. Also der alte Krupp. Boah, Hans. Hans Dietrich. Hans Dietrich Krupp. David einfach, Krupp. Hans. Ja, nee, aber Jupp, also Josef Goebbels, hat auch mit vielen Leuten rumgefickt. Die haben viel rumgefickt. Naja, die Goebbels, die waren. Und die waren eigentlich auch die. Also, die wollten sich auch beide scheiden. Also die haben irgendwann gesagt, komm, wir ficken so gerne mit anderen Leuten, lass uns mal drauf scheißen. Hat Hitler aber gesagt, nee, besser nicht. Hitler hat es nicht erlaubt, die Scheidung. Letztendlich, und das wissen viele ja nicht, hat das Ehepaar Goebbels die Swinger-Szene in Deutschland ab den 80ern, wo sie so richtig gewachsen ist, den Grundstein, da muss man einfach sagen, haben die Goebbels gelegt. Braunes Erbe. Ein braunes Erbe. Swingerclubs sind ein braunes Erbe der BRD. Genau. Das Buch, dieses Hörbuch, das ich hörte, von dem ich gerade sprach, heißt Braunes Erbe. Oh ja. Ja, ist ein gutes, also kann man sich mal schön reinbeuzen. Oh, haben wir sogar noch einen Kulturtipp. Ja, ja, hört euch mal, oder lest Braunes Erbe. Das hat irgendein niederländischer Journalist geschrieben. Gut. Gerd Wilders. Gerd Wilders? Nein, Journalist. Wäre halt lustig, wenn du von so einem niederländischen Rechtspopulisten und bezeichnest ihn als... Ein niederländischer Populist hat ja das Buch geschrieben. Nee, ich ein Journalist, glaube ich. Ah, Journalist, und ja. Historiker oder so. Ach, keine Ahnung. Wirtschaftswissenschaftler und Journalist. Irgendwie so. War toll. Hört es euch an. Magda Goebbels. Geile Schlampe, die mit allen fickt. Schön mehrere... Magda Mäuschen, lass das doch bitte. Double Handjob. Ja. Irgendwie klinge ich jetzt auch wie Karl Lauterbach. Naja, egal. Ich hätte noch zwei Kleinigkeiten für das Ende. Ja. Nur zum Nachdenken. Mhm. Was ja in Europa oder auch in Deutschland der Drive-In ist. Wir kennen ihn alle. Ist ja in den USA Drive-Through. Ja. Und ich, beides macht ja keinen Sinn. Da habe ich nur drüber nachgedacht. Doch, Drive-Through schon. Durchfahren? Ja, durch die Schleuse. Durch diese Schleuse. Aber eigentlich, denk mal im Gebäude. Also Drive-In macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber Drive-Through wäre ja auch, ich fahre durch den McDonald's durch zum Beispiel. Oder durch den Burger King. Ja, das ist ja, also, ja. Entschuldigung, das muss ich aufstoßen. Aber es macht mehr Sinn. Aber dann habe ich überlegt, wie hätte ich es genannt? Genau, wie hättest du es genannt? Ja, das und dann ist mir auch nichts eingefallen, außer Drive-Beside oder Drive-Past oder Drive-By. Aber das lässt halt so ein bisschen, die wollen ja verkaufen. Also bei Drive-By ist so, ach guck mal, da war der McDonald's. Und, ja, also, und das ja, halt, Drive-By ist ja, weißt du, was ein Drive-By ist? Nee, so Shooting oder was? Genau, ja, wenn so du aus deinem Auto schießt, ja, wenn du jemanden erschießt aus dem Auto raus. Ja, aber wahrscheinlich waren die Drive-Through vor dem Drive-By-Shootings. Also es gab vorher einen Drive-Through-Schalter, bevor Drive-By-Shootings erfunden wurden. Glaube ich nicht. Oh, ich setze mal. Ich denke mal, dass Leute von aus fahrenden Autos erschossen wurden, war schon bevor es, ich denke so an Mafia, 30er Jahre, ja, stimmt, ja, so ja, coole Ford T-Modelle, stimmt, ja, da wurde schon rausgeballert, ja, mit den Tommy Guns. Ja. Und ja, Drive-By, Drive. Ja, ich habe drüber nachgedacht, es gibt keinen coolen Begriff. Irgendwie. Ja, vielleicht ja, interaktives Element. Schickt uns doch mal einen Begriff. Den besten Vorschlag, ja. Für sowas. Wir schicken das dann an alle Fastfood-Ketten und wer sonst aus dem Fenster auch, verkauft. Gab es doch auch viel bei, jetzt in dieser Corona-Zeit, mit so Click and Collect. Ja, Click and Collect finde ich gut. Genau, aber das ist dann eher sowas wie online vorbestellen. Ja. Click and Collect. Hm. Ja. Naja. Collect and Eat. Ja. Ja, irgendwie so. Euch ja, fällt schon ich habe jetzt selbst schon keinen ich habe jetzt schon keinen Hunger mehr ja, sogar. Und dann habe ich noch einen, so einen Satz wie, wusstest du das Satz? Ja. Und dann frage ich dich, ob du wusstest. Ah, und ich sag, wusste ich nicht oder wusste ich? Ja. Wusstest du, dass Silvio Berlusconi in Deutschland den Sender Tele 5 gegründet hat? Nein. Habe ich letztens auch irgendwo gehört. Fand ich ganz interessant. Der hat nämlich in ganz Europa eigentlich, als diese Kabelsender aufkamen, ja, ja, Sender, und die hießen ja so alle, reich, also er hatte ja auch Kanal, war immer mit 5 irgendwie im Namen. Oh, das sind die Illuminaten, weil 5 ist die Quersumme aus ja, 23. Ja. Aber Silvio Berlusconi ist ja jetzt tot, Gott hab ihn. Oder Satan. Ja, ich weiß ja nicht, wie Gott ihn hat. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat er Tele 5, aber der heutige Sender Tele 5 hat nichts mehr mit dem Tele 5 von Berlusconi zu tun. Ich habe es ja Telesong genannt. Weil du dachtest, er kommt aus Frankreich. Oui. Weil die so viele, damals ja so viele Anime-Serien aus Japan eigentlich gezeigt haben. Hier so Mila kann lachen, wie die Sonne ja, über Fukiyama. Mila. Boah, ich weiß nicht. Was brummt hier denn die ganze Zeit bei den Telefonapparate? Acht Handys hier. Ja. Die Leute, die bei uns im Stream zugucken, im Video live mit dabei sind, hey, die sehen, dass Peter überall mit Handys beklebt ist. Ja. Ja. Ja, gut. Alles Werktag noch. Soll man gut gelaunt oder schlecht gelaunt aus der Folge gehen? Beides. Okay, pass auf, dann bin ich gut gelaunt, du bist schlecht gelaunt. Nein. Ich wünsche euch noch eine schöne, närrische Zeit. Genau, und fickt euch alle. Hast du das? Oh, guck mal, das hängt auch über deinem Wohnzimmersofa. Das kenne ich noch. Fickt euch alle? Ja, nee, fickt euch alle. So ein Straßenschild. Ah, ja, ja. Super geckig. Ja. Das will ich. Ja. Guckt euch noch eine schöne Kappensitzung im Fernsehen an. Weiß ich, Mainz bleibt Mainz. Köln wie singt und lacht. Oder wir lassen eine Dom in Aachen. Das ist mir vollkommen egal. Ich finde die alle unerträglich. Aber vielleicht hält Christian Lindner ja dieses Jahr noch eine super Rede. Mit Agnes Strack-Zimmermann gemeinsam schunkelnd im Kölner Festsaal Nippes direkt an der Flora wird geschunkelt, bis die Tiere weg sind. Dann gehen wir in der Kölner Zone, fahren über die Deutzer Brück. Wir singen uns raus und der Peter sagt euch noch vernünftig tschö, denn wir hatten heute doch noch ein paar schwere Themen. Genau, ich sage euch vernünftig tschö, wie es gerade genannt wurde. Tschö. Also das mache ich auf gar keinen Fall. Ich sage euch tschüss. Macht das gut, ich sag euch tschö. Tschö. Tschüss. Ja, drei? Hm? Ja. Tschö. Tschüss.